Incommunicado von Michel Raimon. Gelesen von Fabian Neithardt und Dennis Kröger. Teil 11. Lawrence Lessig. Code und andere Gesetze des Cyberspace. Die erste Generation der Cyberspace-Bewohner ist von dem unausrottbaren Gedanken beseelt, der Cyberspace lasse sich nicht regulieren. Es heißt, er sei immun gegen staatliche Eingriffe und besitze eine angeborene Resistenz gegen jegliche Regulierung. Das sei die Natur, das Wesen, die Grundbeschaffenheit des Cyberspace. Seinem Wesen nach sei der Cyberspace ein von Lenkung und Kontrolle freier Raum. Natur, Wesen, angeboren, Grundbeschaffenheit. Solche Worte sollten in jedem Zusammenhang unser Misstrauen wecken, und ganz besonders in diesem. Denn wenn es einen Ort gibt, an dem die Natur keine Rolle spielt, dann ist das der Cyberspace. Hier wird Sein mit Sollen verwechselt. Natürlich ist der Cyberspace so, wie er gerade ist. Aber wie er gerade ist, muss er nicht immer sein. Der Cyberspace muss nicht immer und überall eine bestimmte Beschaffenheit haben. Es gibt keine Architektur, die das Wesen des Netzes definiert. Was wir das Netz nennen, kann ganz verschiedene Architekturen haben, und diese Architekturen ermöglichen vielfältige Lebensweisen. Ob das Netz unregulierbar ist, hängt von seiner Architektur ab. Bei manchen Architekturen lässt sich das Verhalten im Netz nur schwer kontrollieren, bei anderen dagegen leicht. Bei manchen lässt es sich nicht durch eine Regulierung von oben kontrollieren, bei anderen dagegen wohl. Das Netz entwickelt sich hinsichtlich seiner Architektur in eine ganz bestimmte Richtung, nämlich von einem unregulierbaren zu einem hochgradig regulierbaren Raum. Die Natur des Netzes mag einmal in seiner Unregulierbarkeit bestanden haben, aber diese Natur ist dabei zu kippen. Ich griff mir eine Flasche Rum, setzte mich etwas abseits und beobachtete das Fest. Mir war nicht nach Reden. Meine Augen hingen an Anna, meine Gedanken klammerten sich an ihre Hüften. Und ich war offensichtlich nicht der Einzige, dem nicht nach Feiern zumute war. Eugene hatte sich in den Stockbus zurückgezogen, um an seinem Weblog zu schreiben. Nach der ersten Flasche holte ich eine zweite und setzte mich auf den Fahrersitz des kleineren Busses. Ich drehte das Radio auf und schob eine Johnny Cash-Kassette rein. Dann schloss ich die Augen, machte es mir bequem und nuckelte hin und wieder an der Flasche. Irgendwann, die Kassette lief schon zum x-ten Mal durch, merkte ich, dass ich nicht mehr alleine war. Mein Hemd war aufgeknöpft und jemand küsste meinen Oberkörper, meinen Bauch, spielte mit der Zungenspitze um meinen Nabel und knöpfte dann meine Jeans auf. Ich war zu müde und zu betrunken, um die Augen zu öffnen, den Kopf zu drehen oder gar etwas zu sagen, und nur mit Mühe fand ich mir der Flasche noch einmal zu meinem Mund. Meine Arme waren taub und mein Kopf war schwer und irgendwie fühlte es sich an, als würde ich durch den Raum schweben, wie auf einer Luftmatratze im Swimmingpool, und ich schmatzte zufrieden und genoss es einfach, ein Rockstar zu sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg geht es mit den Massenmedien erst richtig los. Der Farbfilm ist massentauglich, der verbesserte Offsetdruck ermöglicht ein pralles Angebot an billigen Magazinen, das Fernsehen löst das Radio als Leitmedium ab. Das bringt Machtverschiebungen mit sich. CBS kämpft mit NBC, beide kaufen sich in Hollywood ein, gleichzeitig drängen Buch- und Zeitungsverlage in die neuen Medien. Auch die Musikindustrie beginnt neu. Vinyl ersetzt Shellac. Hi-Fi-Sound und 45-minütige Langspielplatten sind nicht weniger als eine Wiedergeburt der Musikindustrie. Es geht wieder aufwärts, und als 1950 die erste E-Gitarre, Fender Telecaster, in die Läden kommt, bricht das Zeitalter des Rock'n'Roll an. Das Zusammenspiel der Industriezweige macht aus Stars Megastars. Der erste heißt Elvis. Elvis Presley ist seit 1953 bei einem unabhängigen, kleinen, aber exquisiten Label namens Sun Records in Memphis unter Vertrag. Wie übrigens auch Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, B.B. King, Roy Orbison, Howling Wolf, Carl Perkins und. Elvis' Talent ist offensichtlich, aber seine Verkaufszahlen sind eher dezent. Anfang 1956 wechselt er zum Großkonzern RCA. Sein erstes Album präsentiert er in einer landesweiten Fernsehshow, die ihn über Nacht berühmt macht. Sofort wird ihm eine Rolle in einem Spielfilm besorgt, einem Western mit dem Arbeitstitel The Reno Brothers. Elvis singt ein Lied für den Soundtrack ein, das auch auf seinem zweiten Album und als Singleauskopplung erscheinen soll. Als sich abzeichnet, dass die Single ein Erfolg wird, benennt man den Film kurzerhand um. Love Me Tender. Bevor das Jahr vorbei ist, kennt die halbe Welt den jungen Mann aus Tennessee. Ab nun produziert er wie am Fließband, unterbrochen nur von seinem Armeedienst in Deutschland 1959. Im Jahrzehnt von 1960 bis 1969 nimmt er 25 Alben auf und dreht 27 Spielfilme. Dazu kommen Fernsehspecials und Konzerte und stapelweise Berichte über seine Beziehung zu Priscilla in einem neuen Zeitschriftentyp, der Illustrierten. Wie Zahnräder greifen die einzelnen Teile der Vermarktungsmaschinerie ineinander. Ende der 60er hat sich das Publikum etwas satt gesehen, die Boxoffice-Erlöse sinken, 4 Jahre lang hat Elvis keinen Nummer-1-Hit. Er hört mit dem Filmen auf, sucht sich einen neuen Produzenten und schafft es 1970 zurück an die Spitze der Charts. In diesem Jahr wirft er 7 Alben auf den Markt, in den nächsten beiden Jahren je 5 und bis 1977 noch weitere 15 Alben. Alles wird wiederverwertet. Live-Mitschnitte, Single-Kompilationen, das Beste aus seinen Soundtracks und das alles noch vor seinem Tod. Es war totenstill. Aber ich erwachte, weil es im Wagen bereits kochend heiß war. Mein Körper war schweißnass, meine Haut stank nach dem Rauch von 100.000 Zigaretten und im Mund hatte ich einen Geschmack, als wäre darin schon vor Tagen ein Iltis verreckt. Irgendwann in der Nacht musste ich mir das Genick gebrochen haben, denn ich schaffte es nicht, den Kopf zu bewegen. Ich stöhnte. »Psst«, flüsterte sie. »Störe die Stille nicht.« Ich erschrak und schloss die Augen wieder. »Was jetzt?« »Weißt du, was die wahre Melodie von 433 ist?«, fragte sie. »Wenn du einige Minuten nichts hörst, keinen Laut, absolut gar nichts, wenn also eine absolut perfekte Stille herrscht, dann bemerkst du plötzlich ein ganz leichtes, kaum wahrnehmbares Rauschen, das aus dem Nichts zu kommen scheint, das du dein Leben lang noch nie bewusst gehört hast und das dir trotzdem augenblicklich vertraut vorkommt. Das ist dein Blut, das durch die Adern in deinen Ohren fließt. Du kennst dieses Geräusch schon seit dem Mutterleib. Ich habe mal eine Kurzgeschichte gelesen über einen Astronauten, der sein Raumschiff verließ, um es zu reparieren. Und bei den Arbeiten hat er sich ein Loch in den Schutzanzug gerissen und die Luft trat aus. Er wollte seiner Frau noch über Funk sagen, dass er sie liebt, aber ohne Luft gibt es keinen Schall, und obwohl er das Mikrofon direkt vor den Lippen hatte und die Kopfhörer am Ohr, konnte er sich nicht verabschieden. Und er konnte sie auch nicht hören, als sie ihm sagte, dass sie ihn liebt. Es war eine sehr traurige Geschichte. Als der Astronaut starb, war das Letzte, was er hörte, das Pochen seines Blutes im Ohr. Dazu braucht es ja keine Luft, weil der Klang von innen kommt, aus seinem eigenen Körper. Das Geräusch erinnerte ihn an seine Mutter, und plötzlich war er glücklich. Der Kreis des Lebens hatte sich geschlossen. Als sein Leichnam geborgen wurde, fand man ihn in gekrümmter Haltung, zusammengerollt wie ein Embryo, sagte Anna. Und dann sagte sie, »Guten Morgen, Sweetheart.« Das beste Zitat aus Die Hard, als Bruce Willis am Boden liegt und Hans Gruber fragt, »Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?« Yippee-ya-yeah, Motherfucker! Ende Teil 11.